Ich bin ausgestoßen worden. Man nannte mich unverantwortlich, zu radikal. Sie haben mich aus ihren Hörsälen verbannt mit einem großen Schild vor meiner Brust, auf dem stand Extremist. Und jetzt habe ich meinen Gegnern nur eines zu sagen. Extremist zu sein ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, wo wirklich die Grenzen des Möglichen liegen. Meine Tests haben eindeutig erwiesen, dass es für unser Tun keine Grenzen gibt. Irgendjemand auf der Welt wird einmal erkennen, dass das, was ich hier tue, Nobelpreisverdächtige Arbeit ist. Tja, und wenn nicht? Radikal. Sie wissen gar nicht, was radikal ist, aber ich werde es Ihnen erklären. Radikal sein heißt, einen Strich zu ziehen zwischen sich selbst und dem, was man nicht verstehen kann. Start anything, we can blast them right off the earth.